Nun zu etwas völlig anderem. Ja, in der Tat. Wenn der Herr sich heutzutage tief vor der Dame verneigt, dann um sich das Bauchnabelpiercing genauer anzugucken. Früher hätte er vermutlich zum zarten Handkuss angesetzt, aber das fast schon vergessene Ritual des Handküssens sprechen wir über das fast schon vergessene Ritual des Handküssens sprechen wir mit Enkidu, dem Betreiber der Seite www.geküsst.de. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Enkidu. Hallo. Sagen Sie uns, aus welcher Zeit stammt denn dieses Handgeküsse eigentlich? Also, das ist schon relativ alt, der Handkuss. Also, das ist, man findet das in der christlichen Ikonografie beziehungsweise im Umgang mit christlichen Würdenträgern schon sehr lange. Das wird dann zum Hofzeremoniell in Spanien und wird dann ungefähr Ende des 16. Jahrhunderts hier in Mitteleuropa dann auch wirklich etabliert. Mhm. Wissen Sie denn, wer damit angefangen hat? Da gibt es verschiedene Theorien. Also es ist natürlich, ich sag mal, möglicherweise schon auf der Steinzeit ein Ritual. Aber so gesehen, die frühesten Wurzeln, die man findet, das ist tatsächlich der Kuss des Reliquienringes und in subsequent halt tatsächlich das Bezeugen der Verehrung und der Wahrheit sozusagen des Inhaltes des Reliquienringes. Und das wird dann Mode irgendwann im Hofzeremoniell in Spanien, kommt dann halt hierher ungefähr. Und in Spanien hat man dann auch immer noch Männern die Ringe geküsst oder war es dann schon so, dass man Frauen die Hand geküsst hat? Ja, das kommt dann natürlich, weil Würdenträger gleich Würdenträger natürlich, aber im Ursprung tatsächlich küsst man sieht das ja heute auch noch, weiß nicht, in den Dornvögel oder so wird dem Kardinal auch mit der Ring geküsst. In Mafia-Filmen kenne ich das so. Ja, stimmt, auch das, denn das ist ja auch eine sehr patriarchale Gesellschaft und der Pate ist ja tatsächlich auch nicht nur weltliche Macht, sondern auch geistliche Macht. Ne? Mhm. Und dann wurden tatsächlich nur verheirateten Frauen Handküsse geschenkt? Ja, denn das galt als eine sehr intime Sache letztendlich. Also man sollte da aufpassen, nicht, dass dann der spanische Liebhaber einen dann erdolcht. Ja, was? Du hast ja meiner Frau die Hand geküsst? Ja, genau. Du musst ja aufpassen, sonst ich nehme mich auseinander. Das war ja italienisch immer. Okay, und im Freien durfte man das auch nicht machen. Was ist denn da der Sinn jetzt nun wieder? Ja, man muss immer aufpassen. Man muss immer aufpassen, dass ein Handkuss ist natürlich eine sehr intime Sache. Man führt zwei sehr intime Sachen aneinander. Ja, also der Mund ist natürlich klar, das Intimste vielleicht, was wir haben, was wir außen zeigen. Und die Hand ist auch immer das Zeichen der Handlung, das Zeichen des Ichs. Und wenn ich das natürlich auf der offenen Straße mache, dann muss man halt auch aufpassen, was ich damit sagen will letztendlich. Okay, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen hier pragmatisch vorgehen. Wir haben ja hier auch einen Herrn und eine Dame im Studio. Also wenn ich jetzt rübergehen würde, der Kollegin Marion Brasch die Hand küssen würde, wie müsste ich das richtig machen? Also primär ist wichtig, dass tatsächlich der Mann zu der Hand geht und nicht die Hand zu dem Mann geht. Deswegen ist da auch diese Verbeugung mit eingeschlossen. Und was ganz zentral wichtig ist und woran man auch wirklich ablesen kann, ob jemand letztendlich kultiviert ist, ist, ob die Hand tatsächlich berührt wird durch ihn. Und das darf also auf keinen Fall passieren. Also die Frau bietet die Hand an, wenn sie das denn tut. Sie bietet die Hand an und dann ist es an dem Punkt, dass der Mann fühlen muss, will sie das denn wirklich? Das heißt, der Mann nimmt die Hand der Frau, ja, also wir können das ja mal üben, nimmt die Hand der Frau, führt sie langsam zu seinem Mund, er spürt, ob sie das auch tatsächlich möchte und wenn ja, führt er sie zart an seine Lippen, aber seine Lippen berühren eben nie die Handfläche. Also wir werden es gleich nachher probieren. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite des Moderationstisches. Okay. Aber ich habe es mir genau gemerkt. Aber im Prinzip für mich ist es ja eine relativ passive Angelegenheit, ne? Also nicht wirklich. Denn wenn Sie jetzt die Hand etwas zurückziehen, dann muss der Mann merken, nein, diese Frau möchte tatsächlich keinen Handkuss von mir haben. Also wir wissen jetzt nicht nur, wie Handküssen geht und woher es kommt, sondern wir wissen auch, dass Thomas Gottschalk der schlechteste und fälscheste Handküsser der Welt ist, weil der jeder Promi-Dame die Hand entreißt, sie an seinen Mund führt und dann auch noch sich bis zu den Schultern hochschlabbert. So macht man es nicht. Auf keinen Fall. Wir wissen jetzt, wie man es macht, dank Enkidu, dem Betreiber der Seite www.geküsst.de und da können Sie natürlich nochmal nachschauen, wie das alles geht. Dankeschön, Enkidu. Okay, vielen Dank, danke. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.